Im ersten Licht nahmen wir die Leichen vom Schlachtfeld, umfassten hier einen Arm erst, dann seine Schulter, kamen voran in einer Reihe. Valhalla, Wohnsitz 1, germanischer Krieger. Luxuriöse Lobby im Erdreich. Traumziel derer, die aufrecht fielen. Eine Mutter hat angerufen. Eine von den vielen Müttern. Schlacht bei Großbären. Schlacht bei Katzbach. Schlacht bei Kulm. Schlacht von Dennewitz. Schlacht bei Leipzig. Jubelnd und jauchzend jagen sie jäh in spitzige Speere, in geschwungene Schwerter. Selig im Siege, getrost auch im Tode. Denn sie wissen, es werden die weißen Walküren zu Walhalls Wonne tragen, die Treuen, die lachend erlegen, fechtend und fallend für die heilige Heimat und des Hauses Herd. NATO Defense Ministers decided to provide support to assist with the refugee and migrant crisis in Europe 2 weeks ago. NATO's Standing Maritime Group 2 has arrived in the Aegean Sea, which is conducting reconnaissance, monitoring and surveillance activities. Eine Mutter hat angerufen. Eine von den vielen Müttern. Ihr Sohn ist gefallen. 529 Kilometer bis Berlin. Kelheim, Bayern. Befreiungshalle. Schlacht bei Großbären. Schlacht bei Katzbach. Schlacht bei Kulm. Schlacht von Dennewitz. Schlacht bei Leipzig. Eine Mutter hat angerufen. Ihr Sohn ist gefallen. Seine Kameraden haben ihm die Erkennungsmarke abgenommen und alles, was ihm gehörte, seiner Mutter geschickt. Die Mutter hat uns angerufen. Sie sagte, ich habe hier das Notizbuch meines lieben Jungen. Auf der letzten Seite steht ein Lied, das er immer so gerne gesungen hat. Schlacht bei Großbären. Schlacht bei Katzbach. Schlacht bei Kulm. Schlacht von Dennewitz. Schlacht bei Leipzig. Schlacht von Brienne. Schlacht von Laon. Im ersten Licht nahmen wir die Leichen vom Schlachtfeld, umfassten hier einen Arm erst, dann seine Schulter, kamen voran in einer Reihe, wie Schnitter in umgekehrter Arbeit. Befreiungshalle? Ringbahn der Toten. Das Innere. Die 45 Meter hohe, kuppelgewölbte Halle hat einen ungeheuren Durchmesser von 29 Metern. Die Mauerschale öffnet sich über einen mehrfach gegliederten Sockel in 18 Nischen. Oben in einen Säulengang. In seiner vielgestaltigen Gliederung mit Arkadenreihe, Galerie und Kuppel ist der Raum außerordentlich akustisch. Jeder auch leise Ton wiederholt sich in vielfachem Echo. Schlacht von Dennewitz. Schlacht von Kulm. Schlacht an der Katzbach. Schlacht von Großbären. Deutschland. Wo bist du? Die Siegesgöttinnen. Ein Reigen feierlicher Geschlossenheit. Ihre zweite Hand ruht jeweils auf einem feuervergoldeten, aus erbeuteter Geschützbronze gegossenen Schild, an dessen Vorderseite die siegreichen Kämpfe der Befreiungskriege verzeichnet sind. Schlacht von Brienne. Schlacht von Laon. Schlacht von Paris. Deutschland, wo bist du? Deutschland, wo bist du? Walhalla, Wohnsitz 2. Donaustauf, 513 Kilometer bis Berlin. Ein Raum, volle Regale. Gedächtnisort verdienter deutschsprachiger Männer und Frauen. Deutschland, wo bist du? Dokumente oder Monumente wie die Befreiungshalle oder die Walhalla, die ja in bezeichnender räumlicher Nähe auch beieinander stehen und auch in relativ kurzer Zeit hintereinander eröffnet werden, die sind in jedem Regime von Interesse gewesen und auch für jede Form politischer Propaganda und Aussage entsprechend genutzt worden. Man kann das um bei der Walhalla zu bleiben, man kann das als Verweis auf eine universale Humanität etwa des hellenistischen Geistes interpretieren. Man kann das deutsch-germanisch-walhallische stärker betonen. Man kann etwas Antifranzösisches hinein interpretieren als Verweis auf die Befreiung vom Tyrannen. Das ist ja auch im Deckenfries da ganz stark parallelisiert, also die Befreiung der Germanen von der römischen Herrschaft in der Schlacht am Teutoburger Wald und die Befreiung eben vom Tyrannen Napoleon und das im Hintergrund mit dem viel hellenistischen Gedankengut, die Befreiung der Griechen von der osmanischen Herrschaft. Also je nachdem, wie man diesen Freiheitsaspekt interpretiert, kommt man zu unterschiedlichen Aussagedimensionen. Himmel germanischer Krieger, Traumziel derer, die aufrecht fielen. Wo golden schimmert Walhalls weite Halle, da kiest sich Odin alle Tage vom Schwert erschlagener Männer, die ein Heer ja alle in Odins Saal kämpfen, Tag für Tag. Sie kiesen den Wal und reiten vom Kampfe heim, mit den Asen Bier zu trinken. Das Glück im Untergang? Endlos. Satt sitzen sie friedlich beisammen. Wir brauchen so dringend wie niemals zuvor diese erinnerungspolitische Wendung 180 Grad. Wir brauchen keine toten Riten mehr in diesem Land. Wir haben keine Zeit mehr, tote Riten zu exekutieren. Selig im Siege. Getrost auch im Tode für die heilige Heimat und des Hauses Herd, fechtend und fallend. Was wohnt in einem Haus, wo niemand wohnt? Wem gehört das? Wo ist die Grenze zwischen Bild, Körper und realer Immobilie? In Zeiten der Versiegelung eines ganzen Kontinents. Einfach welche Straße runter. Für die heilige Heimat und des Hauses Herd. Wem gehört das? Die Walhalla gehört heute dem Freistaat Bayern, ist zugehörig dem Bayerischen Finanzministerium und wird betreut von der Bayerischen Schlösserverwaltung. Zusammen mit den anderen auf bayerischem Grund befindlichen Nationaldenkmälern der Ruhmeshalle in München und der Kelheimer Befreiungshalle. Walhalla, Wohnsitz 2. Eine Tempelanlage, wie abgeworfen aus dem Nichts über dem Kräuterforst, hoch über dem Flusstal. Hall of Fame deutscher Köpfe. Büste 005, Friedericus Rex. Büste 128, Sophie Scholl. Abklingbecken einer Vergangenheit. Was wohnt in einem Haus, wo niemand wohnt? Da ist es vielleicht ganz interessant, dass man von Anfang an ein Stück weit mit unterschiedlichen Erwartungen an den Bau herangegangen ist. Also während der Entwicklungs- und aktuellen Bauzeit hat vor allem der Architekt Klenz, aber auch Ludwig I. zeitweilig sich immer vorgestellt, dass es also praktisch einen Anlauf und Mittelpunkt eben für eine von der Nation getragene Bewegung sein würde, an den sozusagen an nationalen Fest- und Erinnerungstagen dann das Volk zusammenströmt und idealiter bei der Einweihung von neuen Büsten, also der Aufnahme neuer Walhalla-Genossen, praktisch in einem gemeinsamen Volksfest, also die Erhebung des gemeinsamen Heroen in diesem Tempel, feiert. Dass diese Idee, die bei der Einweihung hätte natürlich zelebriert werden können, 1842, war dann schon nicht mehr gewünscht. Also Ideen, die es dazu gab, sind also rigoros beschnitten und aufgegeben worden. So dass das Klenze zum Beispiel immer die Gefahr gesehen hat, dass mit dem Aufgeben eines solchen Lebendighaltens dieses Baus er praktisch zu einem rein touristischen Ziel, etwas abseits von Regensburg, gewissermaßen also herabsinken oder verkommen würde, und hat also das so in die Worte gefasst: Da kommt dann der Wanderer, der internationale Reisen, und widmet diesen Trümmern sozusagen also ein Viertelstündchen Aufmerksamkeit. Remember. Albrecht Dürer. Nikolaus Kopernikus. Gotthold Ephraim Lessing. Wir haben keine Zeit mehr, tote Riten zu exekutieren. Wir brauchen keine hohlen Phrasen mehr in diesem Land. Wir brauchen eine lebendige Erinnerungskultur, die uns vor allen Dingen und zuallererst mit den großartigen Leistungen der Altvorderung in Berührung bringt. Remember. Gerhard von Scharnhorst. Helmut Graf von Moltke. Richard Wagner. Remember. Gotthold Ephraim Lessing. Remember. Gerhard von Scharnhorst. Helmut Graf von Moltke. Albrecht Dürer. Sophie Scholl. Kein Stand nicht, auch das weibliche Geschlecht nicht, ist ausgeschlossen. Gleichheit besteht in der Walhalla. Hebt doch der Tod jeden irdischen Unterschied auf. Remember. Einer von den vielen Müttern. Ihr Sohn ist gefallen. Remember. Remember. Above us only sky. Warum Walhalla? Vielleicht liegt da auch ein Schlüssel, dass diese Denkmäler immer auch versuchen, in die Vergangenheit hinein, wo sie ja sagten, dass die Walhalla ist ja eigentlich auch auf die Zukunft gerichtet, historische Energien bündeln und vielleicht wie Batterien auch annehmen und wieder abgeben können. Ja, das ist sicher so. Also zumal für ein nationales Gebilde wie eben das Deutschland, da in der Zeit des 19. Jahrhunderts, wo es diese festen staatlichen Bezugspunkte oder institutionelle Bezugspunkte weniger gibt, wo man dann mit dem Rückblick sich Identität für die Gegenwart verschafft und die historische Tradition allerdings eine sehr selektiv wahrgenommene und schon in der Gründungszeit eigentlich interpretierte historische Tradition als Batterie nutzt und als Resonanzboden, dass man Sehnsüchte projiziert, die eigentlich mit den Germanen nicht unbedingt etwas zu tun haben, sondern mit der gegenwärtigen Zeit. Aber das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist, dass man auch für die Gründungsszenerie nie sagen kann, dass da, sagen wir mal, Geschichte dargestellt wird, so wie es da in der Zeit war, das dann im Nachhinein von dem wilhelminischen Deutschland oder von NS-Deutschland oder vom bundesrepublikanischen verändert wird. Das ist für ihn von Beginn an eine Geschichtskonstruktion, die da im Grunde errichtet wird und an die sich dann spätere Regime dann entsprechend genauso bedienen. können und auch bedient haben. Das für die deutsche Geschichte prekärste Beispiel ist ja sicher immer die Vereinnahmung solcher Monumente und der Einbau in die politische Propaganda während des Dritten Reiches. Nach meiner Beobachtung allerdings ist die Walhalla für die Nationalsozialisten ein eher sperriges Dokument. Es gibt doch einige Momente, die in der Walhalla offensichtlich sind, die nicht so richtig passen. Also das Philhellenische oder das Hellenistische, da ist der NS-Bezug doch stärker auf das Römisch-Imperiale gerichtet. Auch diese Form der Kulturnation, die sich ja der festen staatlichen Ordnung da widersetzt. Also das ist nicht so einfach. Auch wenn das Ding Walhalla heißt und so mythisch-germanische Konnotationen nahegelegt werden, ist es eben vielleicht zu wenig eindeutig. Walhalla-Information. Instandhaltungsmaßnahmen sowohl am Gebäude als auch an der Freitreppe und dem Umfeld sind seit Jahren im Gange. Es ist vorgesehen, den Baumbewuchs zu reduzieren, um den Blick wieder freizugeben. Das ist doch alles zugewachsen. Das muss man freischneiden. Den Bewuchs alles rausreißen, damit der Blick frei wird. Endlich sehen. Und dies ist ein allgemeines Gesetz. Jedes Lebendige kann nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark und fruchtbar werden. Die Heiterkeit, das gute Gewissen, die frohe Tat, das Vertrauen in das Kommende, alles das hängt bei dem Einzelnen wie bei dem Volke davon ab, dass es eine Linie gibt, die das Übersehbare, Helle von dem Unaufhellbaren und Dunkeln scheidet. Es gab hier das Gefühl, sowas kann hier nicht passieren. Wir sitzen hier sicher in unseren Grenzen, Mauer außen drum. Ne, was jetzt die Mauer innerhalb Deutschlands war, um Europa rum, möglichst keine anderen reinlassen, aber sie stehen auch noch gar nicht vor der Tür. Und dann können wir hier auf Schengen-Ebene wunderbar unser neues Zusammenwachsen leben. Und da rein kam dann der Hammer in den letzten 3-4 Jahren, dass tatsächlich erstmals Millionen von Flüchtlingen tatsächlich da standen. Über Griechenland, Italien, zuerst über Italien, Spanien in diese europäischen Gebiete eindrang und mit mal sich etwas belebte, was untergegangen zu sein schien, nämlich die Angst vor Grenzübertritt. Instandhaltungsmaßnahmen. Nationales Gebilde wie eben des Deutschlands in der Zeit des 19. Jahrhunderts, wo es diese festen staatlichen und institutionellen Bezugspunkte weniger gibt. Wo man da mit dem Rückblick Identität für die Gegenwart verschafft. Und die historische Tradition allerdings eine selektiv wahrgenommene und schon in der Gründungszeit eine interpretierte historische Tradition als Batterie nutzt, als Resonanzboden, dass man Sehnsüchte projiziert, dass man auch für die Gründungsszenerie nie sagen kann, dass da Geschichte dargestellt wird, so wie es in der Zeit war. Es ist von Beginn an eine Geschichtskonstruktion. Wir sind schrecklich verletzt worden. Der deutsche Körper, diese Abtrennung der Glieder, all die Gebiete sind weg. Unsere unverletzlichen Grenzen. Das alles ist doch die Wiederherstellung der deutschen Körperganzheit. Der größere Kontext ist ohne Frage die Verunsicherung durch Entwicklungen der Migration, der Globalisierung, auch von neoliberaler Marktbezogenheit, die Gesellschaft hektischer und weniger überschaubar machen, und dem verlässliche Größen entgegenzusetzen. Das, glaube ich, ist auf jeden Fall das Moment, das dahinter steht. Und insofern wird da natürlich vieles in dieser Identitätsstiftungspolitik konstruiert, was es eigentlich nicht mehr so richtig gibt, sondern auch das sind vorgestellte Räume. Remember. Das alles hängt davon ab, dass es eine Linie gibt, die das Übersehbare, Helle, von dem Unaufhellbaren und Dunkeln scheidet. Die 20er Jahre durch läuft Hitlers Politik so, dass er den Deutschen einbläut, wir müssen die Gebiete wieder haben, die uns abgeschnitten worden sind nach dem Ersten Weltkrieg. Und er behandelt das so, dass er den deutschen Körper wiederherstellt in seiner Ganzheit, die er haben müsste, was dann später die Grenzen von 37 oder so, wo die größte Ausdehnung da ist, werden. Also es wird argumentiert, abgeschnitten worden ist im Norden Nordschleswig, Dänemark Teil, das Saarland ist abgeschnitten worden, in Sudetenland Teile sind an die Tschechoslowakei gegangen, Teile sind an Polen gegangen, in Lothringen, Elsass-Lothringen ist weg, Saarland ist weg. All die Gebiete sind weg. Und Hitler macht Schritt für Schritt mit Saarland angefangen eine Restituierung davon. Immer mit dieser Argumentation, das alles ist Wiederherstellung der deutschen Körperganzheit. Das heißt, unsere unverletzlichen Grenzen, wir sind schrecklich verletzt worden, der deutsche Körper, nach dem Ersten Weltkrieg durch diese Abtrennung der Glieder. Das gelingt ihm mit Sudetenland und Anschluss Österreichs bis kurz vorm Beginn des Zweiten Weltkriegs, wo er diesen Körper so weit wieder hat. Also der siegende großgermanische Körper wird über diesen Untermenschenkörper gesetzt. Dass man da die Grenzen verletzt, spielt keine Rolle. Ungeziefer, Untermensch darf ausgerottet werden. Ne? Remember. Remember. Albrecht Dürer. Nikolaus Kopernikus. Gotthold Ephraim Lessing. Remember. Gerd von Scharnhorst. Ludwig I. von Bayern. Konrad Adenauer. Sophie Scholl. Remember. Wir sind sozusagen also Erben eines Audioguide-Systems und werden das in Zukunft also versuchen auszubauen, weil natürlich über die Baugeschichte und die Frage, welche Büste jetzt welche historische Persönlichkeit darstellt, natürlich auch interessant ist, in welchem historischen Kontext steht dieser Denkmalsbau, wie gehen wir heute mit Heldenverehrung um, auch vor dem Hintergrund jüngerer deutscher Geschichte. Walhalla. Die Bewegung schläft. Weiter ins Land. Tempo 90. Ortsdurchfahrt. Wer ist das Volk? Wo ist die Grenze? Identität über Identifizierbarkeit. Deutsch. Wer ist das? Nach welchem Quellcode? Sprache? Territorium? Blut? Welches? Das von 1806? Älter? Jünger? Wer? Wo? Welche Niederlage? Welcher Sieg trennt uns vom Anfang? Also die erste Generation von Männern, die zurückkamen, soweit sie nicht in Kriegsgefangenschaft oder tot waren nach dem Zweiten Weltkrieg, haben in der Regel das Kommando in den Familien wieder übernommen. Also bei uns ganz deutlich, unsere Familie musste ab November 1944 aus Ostpreußen flüchten. Und wir landeten im April in Schleswig-Holstein. Und das ist ein halbes Jahr, in dem unsere Mutter mit uns 6 Kindern das alleine machen musste. Auch die Flucht aus dem Zug erstieß dann erst im April 1944 als Eisenbahner aus Ostpreußen kommend dazu. Dann war er natürlich aber wieder der Dominator. besonders über die Kinder. Über die Frau war es selbstverständlich, aber sie wurde auch einigermaßen in Ruhe gelassen, aber die Kinder wurden natürlich geprügelt. Wir treten ein in die Halle der Deutschen. Serien von Büsten. Ein Volk, ein Raum voller Regale. / Text. Die Bewegung schläft im Kino des Marmors rechts. Büste 005, Friedrich II. Traumbüste 076, Richard Wagner. Ringbahn der Toten. Erinnerung. Es glauben zwar wenig, glaube ich, Leute heute oder Jugendliche heute, wenn man das sagt. Wenn ich sage, mit 16 fühlten wir uns als Schwarze. Erbfolge nach 45. An den Wochenenden soffen wir und haben ohne Morgen uns ins Gras gelegt. Sweet Home Valhalla. Das Sprechen darüber mit den Alten ging nicht. Ja, wurde abgelehnt oder mit Wutausbrüchen beantwortet. Oder man sagt, wie konntet ihr diesem Hitlerkerl folgen? Ja, ihr habt da nicht gelebt, ihr könnt das nicht beurteilen. All sowas ging nicht. Und dann kam die Musik dazu, die sie als Niggermusik bezeichneten. Und sobald der Alte von der Arbeit kam, musste ich es ausmachen. Bis dann hörte ich BFN oder AFN, was gerade lief, ging nicht, war Schluss. Kino ging auch nicht, Comics gingen auch nicht. Ne, die Disneys und so weiter, die dazu kamen, auch ein paar deutsche oder europäische Produktionen, ging alles nicht. Alles, was einen interessierte, ging nicht. Und man merkte aber, das hat einen Zusammenhang, das ist eine ganz andere neue Kultur. Und Elvis war zwar ein Weißer, aber Chuck Berry war ein Schwarzer. Und die Jazzmusiker, die man anfing zu hören, waren auch Schwarze. Es glauben zwar wenig, glaube ich, Leute heute oder Jugendliche heute, wenn man das sagt. Wenn ich sage, mit 16 fühlten wir uns als Schwarze. Remember. Die Bewegung schläft. Remember. Chuck Berry. An den Wochenenden. Und so weiter. Remember. On Highway Number 19, the people keep the city clean. Das ging ja los mit den italienischen sogenannten Gastarbeitern, dann spanischen, dann vom Balkan, Kroaten, Jugoslawen, Türken und so weiter, die kamen. Dass die einzelnen Städte, zum Beispiel in Stuttgart war das sehr früh so, was eine frühe Stadt war, wo sehr viele Türken waren, wo es anfing, die verletzen die Integrität dieses Stadtkörpers. Stuttgart ist nicht mehr Stuttgart. Deutsches Stuttgart. Es werden die weißen Walküren tragen, die Treuen, die lachend erliegen, fechtend und fallend für die heilige Heimat und des Hauses Herd. Remember, dass es eine Grenze gibt. Und Leute setzen ihre eigenen, ich sage jetzt erstmal ganz allgemein Leute, wir kommen dann drauf, welche Leute das tun oder sehr wahrscheinlich tun, die eigenen Körpergrenzen mit den Stadtgrenzen gleich. Und das geht aus ihren Untersuchungen, also Mary Douglas Untersuchungen hervor, und das bestätigt die Wahrnehmung, die ich gemacht habe aus den Nazi-Romanen und all diesen ideologischen Äußerungen auf der Ebene, die es dann dazu gibt. Das Gleiche passiert mit den Landesgrenzen. Leute tendieren dazu, ihre eigenen Körpergrenzen mit Landesgrenzen gleichzusetzen. Und wenn irgendwas einströmt von außen, empfinden sie das wie eine Verletzung der eigenen Körpergrenze. Blutiger Brei. Leerer Platz. Dieses Moment des Lachens. Des herausplatzenden Lachens. Wir haben alle beseitigt. Wir haben in die Menge geschossen. Alle sind weg. Haha. Oder wir sind ganz dicht dran. Wir haben unsere Bajonette und Gewehre rein. Und umgedreht. In den Körper. Und den Schädel zerschmettert. Blutiger Brei. Blutiger Brei. Die meisten Typen, für die diese Struktur zutrifft, sind traditionell Männer gewesen, die in einer bestimmten mit gequälten Körpern aufgewachsen sind und dann in der traditionellen deutschen Gesellschaft bis 1945 einen neuen aushaltbaren Körper bekamen durchs Militär. Da wurde ihnen angedrillt, andressiert. Ich habe in Männerfantasien reihenweise diese Leute zitiert, die das als Glück beschreiben, dass sie im Militär endlich einen Körper bekamen, der für sie aushaltbar war, mit klaren äußeren Grenzen. Und diese Grenzen waren nicht psychisch entstanden von innen heraus, wie das bei der glücklicheren Entwicklung gehen würde, dass nämlich die Libido, wie Margit Mahler und die anderen Kinderanalytikerinnen sagen, die Libido die eigenen Körpergrenzen besetzt, lustvoll. Das macht die Fähigkeit, nach außen Kontakte zu haben, andere Leute wahrzunehmen, zu integrieren, sich in der Welt zu bewegen. Die das nicht haben, müssen diese Grenzen antrainiert bekommen, angeprügelt oder andressiert, aber mit dem Effekt, dass das, was bei den anderen libidinös sich nach außen äußert, freundlich, eingesperrt bleibt und eine Quelle von Ängsten wird. Diese Körper kriegen eine äußere muskuläre Grenze, die sehr streng funktioniert und muskulär auch nach außen, auch gewalttätig funktioniert, aber innen angefüllt sind mit Ängsten. Aber die Benennung ist relativ beliebig. Ob so eine Gruppe sagt, das sind die Juden oder das sind die Nigger, die hier kommen, oder das sind die Penner, das sind die Obdachlosen, die klauen, oder es sind die Linken, die die Welt auf den Kopf stellen wollen, das ist austauschbar. Aber wichtig ist, es muss so eine Gruppe benannt werden können. Und dazu gehört in der krassen Ausprägung dieser Körperlichkeit, dass diese andere Gruppe weg soll. Ne? Also das ist nicht einfach nur, wir lehnen die ab oder so, sondern im Kern davon ist was Eliminatorisches. Abgleich. Mythos 1, Mythos 2. Heute. Wenn wir eine Zukunft haben wollen und wir wollen diese Zukunft haben und immer mehr Deutsche erkennen, dass eigentlich auch Sie eine Zukunft haben wollen, dann brauchen wir eine Vision. Eine Vision wird aber nur dann entstehen, wenn wir uns wieder selber finden, wenn wir uns wieder selbst entdecken. Wir müssen wieder wir selbst werden. Selber haben werden wir uns nur, wenn wir wieder wir sind. Wenn wir wieder wir sind. Sind wir wir. Wir wenn sind wir. Wenn wir uns selber finden. Selber haben wir uns nur. Wenn wir wieder wir sind. Remember. Also diese Körperlichkeit, aus der das kommt, die sollen alle weg. Die hat Eichmann auch nach dem Krieg nicht abgelegt. Das ist bis Ende der 50er, obwohl er inzwischen einen ganz anderen Job macht und Familie spielt nach außen und so weiter und so weiter, ist das voll da. Der glüht weiter mit diesem Selbstvorwurf, wir haben versagt, es waren zu wenig, die hätten alle weg müssen. Erst in dem Moment würde diese Sorte Körperlichkeit eine Sorte Ruhe bekommen. Oder Ausgleich. Aber es würde sich herausstellen, das reicht nicht. Ne? Ein paar Monate später bräuchten sie einen neuen Gegner oder einen neuen Feind, weil diese Sorte Körperstruktur sich immer nur gewaltsam zusammenhält. Eben weil sie nicht von innen emotional besetzt funktioniert, sondern immer mit einer bestimmten Sorte Zwang und äußerlich zusammengehalten. Die AfD-Leute legen sich so wenig auf die Couch wie die Nazis. Diese Sorte Körper, die dann so weit zugerichtet worden ist von außen, ne, dressiert, dass sie diese gepanzerte Körperlichkeit hat, die lässt sich nicht mehr behandeln, die legt sich nicht mehr auf eine Couch, die sagt, ich will herrschen. Die stellt einen Herrschaftsanspruch. Implosion des Identen. Abriegeln, Grenze dicht. Mein, unser. Fleckchen Erde. Aus der Hölle des Globalen sauber ausgeschnitten, saturiert. Bedeutungslos ziehen die Orte sich auf ihr selbst zurück. Niemand kommt. Niemand geht. Alles unter Kontrolle. Man muss sich schon klar machen, dass, glaube ich, jeder Mensch, jedes Individuum, aber auch jede Gesellschaft multiple Identitäten haben. Also die raumbezogene ist für sich schon differenziert. Also ich kann mich ja gleichzeitig als Bayer, als Deutscher, als Europäer oder als Weltbürger fühlen. Und wir machen das ja auch. Aber darüber hinaus ist auch räumliche Identität nur eine von ganz vielen. Und es gibt, würde ich glauben, viele Identitätsmuster, die wahrscheinlich wichtiger und handlungsprägender sind als die reine Raumbezogenheit. Also ob man alt oder jung ist, ob man Mann oder Frau ist, ob man viel Geld hat oder wenig Geld hat. Wahl, die. Wahlstadt. Schlachtfeld. Aus dem Althochdeutschen. Wahl. Das bedeutet Niederlage der Leichen auf dem Schlachtfeld. Mit wilder Tränenflut betroff sie weinend die Wahl. Weitere Bedeutung Erschlagene. Nach Walhall brechen wir auf, Wotan zu bringen die Wahl. Walhalla. Registrated Trademark. Wahrzeichen sind haltbar. Das sind wir. Endlich. Warum? Weil wir schön waren. Fragen zu einem politischen Look des Todes. Walhall Athletik Webseite. Walhall Kleidungsphilosophie. Walhall ist ein Lifestyle-Label für modische Sport- und Streetwear, welches vor allem Werte wie Treue, Ehre, Disziplin und Tapferkeit in den Mittelpunkt stellt, welche in der heutigen Zeit mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Walhall. Die Markenphilosophie, der tägliche Kampf mit sich selbst und einer verdorbenen Welt, spendet die nötige Innovation für unsere Produkte in Form und Design. Qualität Walhall legt bei allen Textilien stets ein besonderes Augenmerk auf hohe Qualität und Tragekomfort. Wir treten ein in die Halle der Deutschen. Höcke, Höcke, Höcke. Walhall, Halle der Gefallenen. Den Wal kiesen. Prüfend wählen. Kören. Männliche Haustiere nach bestimmten Kriterien zur Zucht auswählen. Küren. Für einen erlesenen Kreis aussuchen. Selektion. Wer darf rein und wer muss raus? Abgleich. Mythos 1, Mythos 2. Heute. Merkwürdige Lektüre auf der Zugfahrt nach Freiburg. Die Landstriche. Riesige geografische Landstriche scheinen ein verödeter Körper zu sein, dessen Ausdehnung und Umfang gar nicht erforderlich sind und den zu durchqueren uns gegebenenfalls langweilen würde, wenn alle Ereignisse sich in den Städten zusammenziehen, die ihrerseits auch wiederum auf dem Weg zu einer Beschränkung auf einige miniaturisierte Hauptorte sind. Und die Zeit. Was soll man über diese immense freie Zeit sagen, die man uns lässt? Das zu viel an Zeit, das uns umgibt, wie ein vages Terrain, wie eine in ihrem Ablauf längst unnütz gewordene Dimension, seitdem die Augenblicklichkeit der Kommunikation unseren Verkehr miteinander zu einer Abfolge von Augenblicken miniaturisiert hat. Baudrillard hinter Mannheim. Ein Blick aus dem Fenster. Für einen Moment kann ich mein Land sehen. Dann fragmentiert es wieder. Zu immer anderen Hügeln, Häusern und Industriestandorten. Remember, Konrad Adenauer, Albrecht Wallenstein, Ulrich von Hutten. Remember, wir sind wir. Und was sehen wir heute? Wir sehen Ströme von Blut fließen durch die Städte Europas, durch Madrid, London, Toulouse, Belgien, durch viele andere Orte. Verursacht von militanten Muslimen. Aber Odin auch. Stürzt im Sturm die Stämme uralter Eichen. Sein Hauch hetzt die Helden in tapfere Taten und tapfern Tod. Jubelnd und jauchzend jagen sie je in spitzige Speere, in geschwungene Schwerter. Und da liegen die Leichenberge, ne, die ich anrichte. Der Töter auf der Ebene, ist das eine Erkenntnis, wenn er lacht. Ja, und er lacht dann nicht, weil er es lustig findet, sondern er lacht, weil das der Ausdruck seines körperlichen Durchbruchs ist, seine Ekstase in einen anderen körperlichen Zustand. Wenn man das Erkenntnis nennen will, könnte man das tun. Ich würde es nicht so nennen. Ich würde es die Erfahrung eines neuen Daseinszustandes nennen. Sie erleben sich als neu zusammengesetzt, als heil in einer neuen Struktur von Macht. Sein Hauch hetzt die Helden in tapfere Taten und tapfern Tod. Jubelnd und jauchzend jagen sie je in spitzige Speere, in geschwungene Schwerter. In einer neuen Struktur von Macht. Deswegen ist Breiviks Manifest so wichtig und ernst zu nehmen. Und wir sehen Ströme von Blut fließen durch die Straßen von Oslo, Malmö, Deutschland und vielen anderen Orten, verursacht durch europäische Patrioten, die versuchen, ihr Land zu retten. Hundertprozentig sicher ist, dass es einen Bürgerkrieg zwischen den Nationalisten und den Internationalisten in Europa geben wird. Wir sind die ersten Nationalisten. Wir sind die ersten Wassertropfen, die das reinigende Gewitter ankündigen. Innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre sind wir eine Minderheit in unserer eigenen Hauptstadt und in vielen unserer großen Städte. Da ich gerade die schrecklichste Arbeit verrichten muss, habe ich heute eine Menge hervorragendes Essen und Süßigkeiten gekauft. Ich muss echt meine Batterien aufladen, bevor ich den Sprengstoff mische. Gutes Essen und Süßigkeiten sind ein zentraler Aspekt meines Belohnungssystems, das mich antreibt. Aber das Durchbruchsgefühl auf der Insel beim Töten ist das Gelächter, ist das Lachen. Und das ist nicht kontrollierbar. Wer in dieser Sorte agiert, aus dem bricht das sozusagen heraus, wie das vorher eingesperrte Alien. Und er kommt in eine neue Körperstruktur und ist im Moment ja in göttlicher Freiheit und göttlicher Macht. Eintritt in göttliche Kriminalität. Da wurde Mord in der Welt zuerst. Wisst ihr, was das bedeutet? Östlich saß die Alte im Eisengebüsch und fütterte dort Fenriers Geschlecht. Von ihnen allen wird einst das Schlimmste, des Mondes Mörder übermenschlicher Gestalt. Ihn mästet das Mark gefällter Männer, der seligen Saal besudelt das Blut. Der Sonnenschein dunkelt in kommenden Sommern. Alle Wetter wüten. Wisst ihr, was das bedeutet? Berlin, Mitte. Des Zirkels. Ein Stich. Weiter. Ins Land. Valhalla. Registrated Trademark. Wahrzeichen sind haltbar. Der Sommer wird heiß. Sand. Ein paar Quadratkilometer zwischen Hoheitszeichen und Schlagbaum brennen die Heime. Erschöpfungszustand. Alle gegen jeden. In den Plastikbechern billiges Bier. Leerlauf. Der x-ten Ableitung. Im Namen Siegfrieds, der ermordet wurde. Und dessen Mörder lebt. Rache. Seit damals. Und weiß nicht mehr wann. Die Grenze. Ein Stein. Darunter. Wer war das? Der soldatische Mann oder dann der politische Faschist ist im Prinzip kein Patient. Es ist von daher auch völlig sinnlos, mit Wörtern wie, das ist ja psychotisch, an die heranzutreten oder so, weil man nicht erkennt, dass sie ihre Körperlichkeit so weit umgewandelt haben, dass sie davon leben, dass diese sich machtvoll nach außen kehrt und andere unterwirft. Und in dem Moment sind sie machtvoll und herrschaftsfähig. Und die Ideologie dazu, die entwickelt, die greifen sie von irgendwoher. Waldbrand der Worte. Seid ein Gedenk, wie Siegfried starb. Hungrig. Kniend. Greift das Volk nach Krimels Hass. Warten. Im Kino des Marmors. Büste 128. Sophie Scholl. 075. Helmut Graf von Moltke. Die vor uns lebten, rufen nicht an. In der Nacht. Erbitten nicht Mitfahrt am Morgen zur täglichen Arbeit. Ohne Nachweis. Wo ist dein Bruder Siegfried? Gib mir den Mörder meines Gatten, König. Das sind wir. Endlich. Warum? Remember. Was wohnt in einem Haus, wo niemand wohnt? Wo ist die Grenze zwischen Bild, Körper und realer Immobilie? In Zeiten der Versiegelung eines ganzen Kontinents. Einfach welche Straße runter? Vielleicht, weil sie uns doch zu fern ist und weil die Art der Präsentation, also Sie haben ja gesagt, es ist so ein Raum, wo sich Identität verankert und stiftet. Also ich wäre ja dafür die heutige Zeit ohnehin zurückhaltender, also was dieses Monument angeht. Bernhard Löffler, Professor für Bayerische Landesgeschichte, Universität Regensburg, 498 Kilometer bis Berlin. Also die Walhalla oder sowas, so auch gibt ja das bayerische Pendant, die bayerische Ruhmeshalle da an der Theresienwiese bei der Bavaria-Figur. Also man stiftet seine räumliche Identität, indem man irgendwelche Gipsköpfe anschaut. Remember. Möchte Walhalla förderlich sein der Erstarkung und der Vermehrung deutschen Sinnes? Möchten alle Deutschen, welchen Stammes sie auch seien, immer fühlen, dass sie ein gemeinsames Vaterland haben? Ein Vaterland, auf das sie stolz sein können, und jeder trage bei, so viel er vermag, zu dessen Verherrlichung. Es ist immer ein Teil Halluzination dabei. Also dieses merkwürdige Schwindelgefühl, schwindelartige, was man auch dauernd bei Jünger das Gefühl hat, bei den frühen Sachen, die sind aus einem gewissen Schwindelgefühl heraus beschrieben oder bearbeiten das. Und da habe ich diese drei, leerer Platz, blutiger Brei und Blackout. Klaus Teweleit, Kulturtheoretiker, Freiburg. 804 Kilometer bis Berlin. Und das ist bei den Freikorps, bei den Nazi-Leuten genauso wie bei den handelnden Killern jetzt, die ich in Lachen der Täter beschreibe. Der Moment des Lachens, des herausplatzenden Lachens, ist vermischt mit entweder diesem leeren Platzgefühl. Wir haben alle beseitigt, wir haben in die Menge geschossen, alle sind weg, haha. Oder wir sind ganz dicht dran, wir haben unsere Gewehre und Bajonette rein und umgedreht in den Körper und den Schädel zerschmettert, in blutiger Brei. Oder Blackout mit dem gleichberechtigten Gegner, wie ritterlicher Kampf und einer siegt. Das ist, was immer als Irrationalität bezeichnet wird. Die Irrationalität in deren Handeln oder das nicht nachvollziehbar. Oder was haben die da eigentlich gesehen? Oder was reden die da eigentlich? Da muss man immer davon ausgehen, die sind in einem dieser Halbschwindelzustände von halluzinatorischer Wahrnehmung. Daraus kommt diese irre, vermischende und alles durcheinanderbringende Sprache, wo man denkt, das ist ein Brei aus Blut und Scheiße. Denn sie wissen, es werden die weißen Walküren zu Walhalls Wonne tragen, die Treuen, die lachend erliegen, fechtend und fallen für die heilige Heimat und des Hauses Herd. Auf Erden aber ehrt sie unendlich der Sänger Gesang. Sie leben im Liede. In den Hallen noch hört man Harfen von Helden, die hoch der Hügel hat überhöht. Es war mir immer klar, dass in Bayern dieser griechische Tempel steht. Das ist mir nicht neu. Christian Queitsch, Museumsreferent. Bayerische Schlösserverwaltung. München. 586 Kilometer bis Berlin. Ich erlebe die auch erstmal sozusagen als erstaunlichen Fremdkörper natürlich, was ja auch durchaus einkalkuliert ist in die Baugestalt und die Formfindung. Aber es ist ähnlich wie bei Ihnen, also auch bei mir ist jetzt mittlerweile natürlich durch historisches Wissen und Vergleiche, die da sozusagen also mit einer Rolle spielen. Und insofern erlebe ich die dann als problematisches, aber eben auch spannendes Baukunstwerk in erster Linie. Ja. Remember. Eine Mutter hat angerufen. Remember. Wohnsitz 1, Ringbahn der Toten. Remember. Fechtend und fallend. Für die heilige Heimat. Und des Hauses Herd. Remember. Above us only sky. Remember. Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahin führt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Die Siegesgöttinnen. Ein Reigen feierlicher Geschlossenheit. Above us only sky. Gebrochen war der Burgwall den Asen. Schlachtkund gewahnen stampften das Feld. Odin schleuderte über das Volk den Spieß. Da wurde Mord in der Welt zuerst. Wisst ihr, was das bedeutet? Warning. Danger. Serious accidents have occurred here. Visitors must keep within the wide demarcation lines. Children require particular attention in this regard. The Bavarian government and its employees cannot be held liable for any injuries to persons who fail to observe this warning. The Valhalla Verwaltung. Warning. Danger. Östlich saß die Alte im Eisengebüsch und fütterte dort Fenriers Geschlecht. Von ihnen allen wird einst das Schlimmste, des Mondes Mörder übermenschlicher Gestalt. Ihn mästet das Mark gefällter Männer, der seligen Saal besudelt das Blut. Der Sonnenschein dunkelt in kommenden Sommern. Alle Wetter wüten. Wisst ihr, was das bedeutet? Remember. Above us only sky. Diffuse Dämmerung. Der Tag, die Nacht beginnt. Ortsmitte. Ein Busbahnhof für ein Vaterland. Neben dem Außenklo klirren die Fahnen. Im ersten Licht nahmen wir die Leichen vom Schlachtfeld, umfassten hier einen Arm erst, dann seine Schulter, kamen voran in einer Reihe wie Schnitter in umgekehrter Arbeit.